We'll be right back. I'll be Tease? Nobody's finally here, right? It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Weight on my shoulders. guys. This is a new remix by David Guetta of Satisfaction by Benny Benassi. Make some noise for him! Von der Bits Factory. Was war da denn los? Was war da denn für eine Party am Start? Aber hier ist auch einfach überall was los auf den Straßen von Parukaville. Ich verliere völlig den Überblick. Ich würde mich ständig verlaufen. Aber zum Glück haben Gregor und Tobi von Unit Us für uns die Lage im Blick. Stauschau. Hallo Sekke, hier sind Unit Us und hier kommen die 1 Live Stau-Infos. Gerade gibt es ein bisschen Stau am Pool auf dem Parukaville-Gelände. Außerdem sehen wir, dass an der Desert Valley Stage langsam sehr viel Betrieb ist. Da müsst ihr euch auf 5 Minuten Verzögerung einrichten. An der Bills Factory wird gerade eine Sperrung eingerichtet. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird zu wild gerade. Deswegen alle, die an der Bills Factory sind, alle mal ein Stück zurückfahren, bitte. Es wird zu wild. richtig. Außerdem gibt es noch eine Sperrung vor dem Jail. Da müsstet ihr ein bisschen aufpassen. Da steht gerade die Polizei und macht eine allgemeine Verkehrskontrolle. Also wenn ihr keinen Verbandskasten dabei habt, dann vielleicht rechts außen vorbeifahren. Ihr wisst Bescheid. Ich habe an der Mainstage noch ziemlich viele Blitzer gesehen. Also da solltet ihr auch wirklich langsam fahren. Genau. Also immer schön brav bleiben. Live. Go. Live vom Perukaville. Ich bin Nadine Sabel, live aus dem Perukaville-Studio von 1 Live. Und ich würde sagen, ich stehe jetzt mal auf aus meinem gemütlichen Ledersofa hier im Studio. Jetzt geht's nämlich weiter mit Purple Disco Machine. Und dafür gebe ich einfach mal rüber zu JC auf die Bühne der Beats Factory. Perukaville! Wir sind live! Der 1 Live Sektor hört euch, wir streamen euch, wir broadcasten euch in den Sektor und in die ganze Welt. Und ihr seid dabei. Sommer 22, wir sind dabei. Beste Farbe des Festivals ist das. Wer kommt? Wisst ihr Bescheid? Sundowner Session in Perukaville. Hier ist für euch, präsentiert von 1 Live, Purple Disco Machine. Breaking motives underneath our feet. pain away. Easy as 1, 2, 3. You know I got what you need. I got the recipe. Take the pain away. If you're ever feeling low, you could come and say hello. von Parukavel. Purple Disco Machine. 1-1 Live. Oh, Maschine spielt gerade und es ist einfach nur geil. 1-1 live. Go. Live von Parukaville. Farukavel. Purple Disco Machine. 1-1 Live. Where the party at? Ihr hört 1 Live, ihr hört Purple Disco Machine von Bill's Factory. Wir übertragen den ganzen Abend live von hier. Madeleine von 1 Live, JC Zeller und jetzt hier in unser Perukaville Studio gekommen. Topic ist hier. Herzlich willkommen. Hello. Ich weiß nicht, ob man die Leute draußen vorm Studio hört. Könnt ihr euch mal einmal bemerkbar machen, ob wir das. Das hört man gut. Welcome to the show. Schön, dass du da bist. Freut mich wieder hier zu sein, ey. Endlich wieder, ne? Oh yes, oh yes. Du hast ja richtig bequem gemacht da, ne? Also du siehst aus, als hättest du eine richtig gute Zeit. Ich hätte richtig Bock, jetzt so bis Stage-Time einfach hier rumzusitzen. Ja, ich wollte dich nämlich fragen, wie bereitest du dich vor? Gleich geht's los. Ja, ich glaube, ich muss meine Pläne ändern. Also ich muss hier mit JC reden und sagen, er hat jetzt einen Gast bis 1 Uhr. Die neue Late-Night-Talkshow mit Topic. Wäre das ein Konzept für dich? Möchtest du gerne mit Menschen in Austausch treten im Radio? Ist das was ganz anderes als auf der Bühne? Du hast zwar auch Austausch, aber nicht so face-to-face. Ja, es ist was anderes. Das müsste ich mal probieren erstmal. Ne? Ja. Vielleicht wäre es was für mich. Lass uns das verhandeln nochmal irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Hier ist einfach zu viel Party heute. Heute geht es um Party. Geht's dir denn gut? Quatschen. Muss einmal fragen, ob es dir, ich meine, das fragt man immer, geht's dir gut? Geht's dir gesundheitlich gut? Weil du hattest bei Tomorrowland, hast du selber gepostet, deswegen kann ich das, glaube ich, sagen. Ich hatte eine Migräne. Ich hatte wirklich 2-3 Stunden vor meinem ersten Tomorrowland-Gig so eine richtig heftige Migräneattacke. Das hatte ich Ewigkeit nicht mehr gehabt. Aber es ging dann so eine Stunde vorher, ging es mir wieder gut zum Glück. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ja, aber was machst du? Also gestern warst du in Italien, ja. Heute bist du hier. Genau. Wann chillst du? Wie ruhst du dich aus? Gerade echt wenig, aber ich habe so ein Glück, ich kann immer schlafen. Also sobald ich irgendwie im Shuttle sitze zum Flughafen oder im Flieger, kannst du direkt rein. Ich bin einmal weg und schlafe. Ja. Ist das denn so, dass du deinen neuen Song, du hast ja Kernkraft 400 nochmal reloaded gemacht sozusagen. Genau. Also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, kannst sagen, ob es stimmt oder nicht, dass du das genau für diesen Abend Perukaville, Bill's Factory gemacht hast, weil man natürlich weiß, was bei Kernkraft 400 passiert. Natürlich. Nein, wir haben den Song im Januar geschrieben und wir hatten dann schon irgendwie, wo wir überlegt haben, welches Thema wir machen. Wir hatten erstmal diese Direction Love Song irgendwie im Kopf, aber dann dachten wir halt so, ey, ganz ehrlich, das ist so ein Festival-Ding und Corona ist jetzt hoffentlich wirklich vorbei und wenn der Song gegen Sommer rauskommt, müssen wir halt irgendwie Scheiß auf Liebe mal machen, einfach mal so ein bisschen das Corona-Ding verarbeiten, Festival, was will man dann hören? Das ist halt einfach a better day dann. Es wird jetzt besser so. Ja. Also die Kombi, ne? Ich habe das richtig verstanden. Eine Kombination aus Festival, und Abriss und Liebe. Genau. Ja. Ach, genau. Schön. Ach, schön. Wir freuen uns, dass du hier bist heute Abend. Du bist ja hier Late Night Act, ne? Also um 1 Uhr auf der Bühne bei Bill's Factory. Genau. Ja. Wir werden pünktlich rechtzeitig vorher diese Sendung beenden, weil wir irgendwann nochmal Feierabend machen wollten. Und persönlich, das versprechen wir dir, Madeleine und ich, Wir stehen in der ersten Reihe. Hier um 1 Uhr abschließen, dieses Studio abschließen, bei dir vor die Bühne kommen. Und morgen Abend um 18 Uhr werde ich wieder hier stehen und drücke auf Play und dann senden wir dein Set komplett in voller Länge. Ist das ein Deal? Können wir das machen? Das ist ein geiler Deal. Und bis dahin darfst du hier sitzen bleiben. Aber ich will dich auch wirklich in der ersten Reihe sehen. Ja, wir machen das jetzt gleich. Gehst noch einmal bitte an die Scheibe und winkst einmal raus, weil dann haben wir das nochmal, dann können wir noch einmal als Finale, großes Finale. Steh doch nur einmal bitte auf und sag mal Hallo zu den Leuten hier in Perukaville. Dann können wir. Hallo! Das ist ein weirder Moment. Hey. Vielen Dank, Topic im Interview in 1 Live, das ist live. Wir drehen hier einfach direkt wieder auf und gehen zurück zu Purple Disco Machine. Ich bleib hier jetzt einfach sitzen. Ja, ich hole dir jetzt mal ein Getränk, okay? Ja, mich jetzt hier. Stay seated till the fasten seatbelt. Du sitzt bequem, als ist. Eifersüchtig. 1 Live. Go live vom Perukaville. get funky. Purple Disco Machine, das ist der absolute Hammer. Ich hab richtig Bock und jetzt lass uns einen Handstand machen. We'll be right back. We'll be right back. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Vom Farukavel, Purple Disco Machine. 1-1 Live. I'm coming back down tonight. Ich hoffe, ihr habt alle Feuerzeuge und Handylights angeschaltet für Purple Disco Machine von Bill's Factory. 1 Live. Go live vom Parukaville. Hier ist Jan-Christian Zeller und Madeleine Sabe. Wir sind zusammen hier in unserem Festival-Studio. Hier vier vor unserem Studio, Madeleine, sind auf jeden Fall die Handylichter eingeschaltet worden gerade nochmal. Ja, und da wird gefeiert und da wird gefühlt und da wird gejubelt. Jubelt mal lauter. Aber wir haben ja auch noch eine Sicherheitsscheibe haben wir hier noch eingerichtet. Aber ansonsten, ihr seid auf jeden Fall durchgedrungen. Ey, JC, weißt du, was ich ja auch immer mag? Wenn man so feststellt, auf so Festivals, dass man Gemeinsamkeiten mit diesen riesen DJs hat. Und wir haben was gemeinsam mit Purple Disco Maschinen. Wer jetzt? Wir beide. Ja? Weißt du, was es ist? Wir lieben den Sektor. Ah, ja. So sehr. Ich glaube, die Menschen im Sektor sind ehrlich, echt und sind einfach so, wie sie sind. True, sozusagen. Oh. Das hat aber wirklich sehr schön gesagt, oder? Ich kann auch bestätigen, dass ihm das, glaube ich, sehr wichtig ist, dem Tino, weil er war gerade oben nicht alleine auf der Bühne. Es war sehr voll, keine Ahnung. Und er hat wirklich noch ein paar Leute eingeladen, die auf die Gästeliste gesetzt, dass die auch mit dabei sind. Ein paar hat er aufgezählt, gerade in unserem 1Live-Interview. Es gibt einige Freunde, Phil, zum Beispiel Phil Fulner ist jetzt ein Freund, den man hier irgendwie immer trifft. Und den sehe ich auch so ein paar Mal im Jahr. Und das sind meistens sind es Kollegen, die man öfter sieht und mit denen man sich gut versteht, auch die Jungs von Offenbach zum Beispiel. Das sind einfach so Momente, wo man sich dann einfach freut, was zusammen trinkt, austauscht, so übers Business und auch so private Sachen. Und das ist auch ein anderer Grund, warum ich mich gerade auf Festivals wie Parukaville freue, um einfach im Backstage oder im Artist-Backstage dann Leute wiederzusehen, die man so übers Jahr relativ selten sieht. Hat er jetzt gesagt, die machen Business-Backstage im Artist-Village? Ich glaube schon. Das kann ich nicht bestätigen, muss ich sagen. Ich kann bestätigen, dass Offenbach und Phil Fultner da waren, aber vom Business habe ich nichts gehört. Was ist hier draußen los bei uns? Ja, da ist alles los. Sollen wir weitermachen? Sollen wir direkt wieder auf die Bühne gehen? Ja. Direkt wieder weitergehen? Lass also, zusammen feiern. Hättet ihr Lust? Wollen wir mal hören, was alle Farben da drüben macht auf Bill's Factory? Hören mal rein und senden das natürlich wieder in den ganzen 1Live-Sektor raus. Parukaville 2022. Nur in 1Live. Habt ihr Bock zu feiern?

gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna. Rückkoppel, und jetzt alle zusammen! Bad ideas make the. Even if I don't remember, don't remember, don't one remember. One more time for Rückkoppel! Bad ideas make the. Even if I don't remember, don't remember, don't remember. One day you reach the sun. Oh! I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make me want to dribble dribble. You know, riding in my beer, you really have to see it. 6 feet two in a compact, no slack. But luckily this is going back, I've got a knack to relax in my mind. Sipping something, red wine. Arukaville, raise your hands! Let's go! Farben live von Bild Factory. Wir sind in unserem Studio. Kati oder Caro aus Köln ist da und möchte euch gerne, ach nee, möchte Daniel Danger gerne eine persönliche Message überbringen. Sag sie jetzt und sag sie deutlich. Lieber Daniel, du sollst nicht so eine Pussy sein. Es ist nicht so anstrengend, von Köln bis zum Perukaville zu laufen. Ganz liebe Grüße auch von meinem Bruder und seiner Freundin aus Galizien. Die haben dich auch jammern hören. Message ist angekommen. Ein Applaus bitte für die beste Message. Also ich sehe es genauso. Jetzt live vom Perukaville. Alle Farben. Perukaville, habt ihr Bock zu springen? Let's get ready. 1, 2, everybody jump, jump. Yo. Jump, jump. One more time!

Hier ist Alle Farben in dem Mix vom Perukaville. 1-1 Live. Go! Live vom Perukaville. Zusammen. Alle Handys, alle Feuerzeuge, alles, was ihr habt, nach oben. Rockabilly, könnt ihr noch springen? Habt ihr noch Bock? One, two, everybody jump, jump. For Lars on the trumpet! Woo-hoo! the shine will never rise. Far away, far away, in the place with marmalade skies. Far away, in the land where the sun will never rise. Sing along. Far away, in the place with marmalade skies. And all the horseshoe moves, it's so a broken paradise surrounded by the colored lights. All the horseshoe moves, it's so a paradise without day and without night. Komm und komm auf! Seid ihr bereit für Springen? I said, seid ihr bereit für Springen? One, two, three, let's go! For Graham Kennedy, make some noise! Far away. In the language of an emperor. Joe, far away. In the place with marmalade's kiss. Sing along! Bishly boy, shout! Far away. In the land where the sun will never rise. Oh, in the place with marmalade skies. And all it's so a broken paradise surrounded by the colored lights. All it's so a paradise without day and without night. So we've got 13 Jahre. Vielen Dank. Wir sind so glücklich, hier zu sein. Spiele für euch. Danke alle Farben. Und danke für Rock'n'Roll. One, two. Knock out. Yo. Du bist super. Ciao. Oh, far away. Vielen Dank, Perukova. Perukova, wir haben hier auf der Bühne, hier noch ein Kunstprojekt nebenbei laufen, was für einen guten Zweck später versteigert wird. Der geile Typ da drüben macht Kunst für uns heute. Macht mal ein bisschen Applaus für ihn. Einen fetten Applaus. Vielen Dank. Dankeschön, dass du heute Part des Ganzen bist. Ihr werdet davon mehr noch auf Instagram lesen. Also vielen Dank an Max. Und jetzt will ich alle eure Lichter in der oben sehen. Das ganze Perukaville leuchtet von unten heute. Alle Lichter nach oben. Alles, was ihr habt. Feuerzeuge, Handys, ist oben. And now repeat after me. Down. Up. Down. Up. Down. Up, down. free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Mein Remix für Nathan Dawn. Back from just being me. Thank you for all the sweetness. Now I can finally breathe. Now I can finally breathe. But baby, don't you see? I still get frustrated and get like. When you keep on doing things I don't like. And I hate your friend. And I hate you more. And I still love you. I got 21 reasons why. Applaus. Das erste Mal auf der Bühne heute. Mit euch. Ich glaube, die meisten von euch kennen das Spiel. Habt ihr Bock, mit uns allen zusammen zu springen? Die ganze Bills Factory von links nach rechts. Habt ihr Bock? Perukeville, habt ihr Bock? Let's go! Phil, hit the button. Let's go. Are you ready? Okay, here we go. And we move to the left, left, left, left, left, left, left. Take it to the right, right, right, right, right, right, right. Move it to the left, left, left, left, left, left, left. Take it to the right, right, right, right. Let's go, let's go. Move it to the left, left. Woohoo! Applaus für Graham Candy. Let's make some applause for alle Farben. Raise your hands one more time. We're washed up stars, everything's gonna be good. We're washed up stars. Arukaba, let's go, let's go. Hört heute nie auf. Vielen Dank, Dankeschön, Perukeville. Hey Sektor, hier ist Marie. Ich grüße meine Mama. Mama, mach dir keine Sorgen, ihr ist super geil. Eins live. Go live. Ich bin Michael, ich komme aus Regen und ich bin gerade bei Alle Farben und die Stimmung ist ultra hammerkrass, ey. Darauf haben wir alle gewartet. Peruka will! Ey. Rockabilly. Traditionell zum Abschluss für uns wollen wir mit euch allen den Sit-Down machen. Von links nach rechts, von vorne bis hinten wollen wir den Sit-Down mit euch machen. Alle runter. Das ganze Parukabel. Ihr habt 1Live eingeschaltet, alle Farben von Bills Factory. Und jetzt muss ich erzählen... Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, Franz. Jetzt muss ich erzählen, dass wir dieses Set ein paar Minuten zeitversetzt ausgestrahlt haben. Sonst wäre es nicht möglich, dass alle Farben jetzt hier in unserem Studio sitzt, paar Meter weiter, und hat sich gerade nochmal selber das Finale seines eigenen Konzerts angehört, seines eigenen Gigs angehört. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Oh, warte eine Sekunde, hört man dich? Geht das? Sonst nimm Madeleines Mikro bitte. Vielen Dank. Ich war auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen verwirrt darüber, mich gerade hier selber zu hören, als ich hier ankomme. Aber das strahlst du dann beide Ohren. Oh ja, ich strahle. Wow. Hast du dir gedacht, Mensch, also welcher geile DJ legt da denn auf? Bei 1 Live. JC, der hat's richtig drauf. Ist geil, ey. Lieb ich hier. So, jetzt noch ein Foto und dann noch ein Sit-Down und dann noch. Kannst du beschreiben, was ist das für dich persönlich? Energiegeladenste Element einer Show? Sind das Moshpits? Sind das Sit-Downs? Was ist das? Boah, schwer zu sagen. Also Moshpits sind natürlich immer sehr viel Energie, aber die sind meistens so eher unkontrolliert. Ich finde so dieses, wenn alle gemeinsam irgendwas machen, also wenn du so merkst, alle klatschen in die Hände. Also als ich auf die Bühne kam, war so ein singularer Moment. Ich dachte so, boah, was geht denn hier ab? Alle machen mit. Das war Wahnsinn. Ich muss ganz kurz deshalb etwas schmunzeln, weil dieser O-Ton von dir, dass du von einem singularen Moment sprichst, den wir auf jeden Fall nochmal archivieren. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt gerade geritten hat. Aber eindeutig der Moment. Ja. Ja, aber das war richtig krass, weil wir haben es ja nicht live, also wir haben es ja nur hier im Studio gehört, und ich habe nur die ganze Zeit gesehen, wie ständig Leute vom Studio stehen geblieben sind und so richtig mitgedanzt haben, weil die so voll gecatcht waren von dem Vibe. Was macht das mit dir? Boah, ich bin noch gar nicht richtig hier. Ich bin noch immer auf der Bühne gefühlt, weil ich bin immer noch so, bei mir dreht sich der Kopf noch gerade. Aber das macht viel mit einem, ja, und viel mit mir vor allen Dingen. Aber keine Unwetter und keine Stromausfälle, müssen wir heute festhalten. Ja, ein paar Tröpfchen Regen hatten wir, aber sonst war es trocken, wunderbar. Da kann ich wieder Martin Solveig zitieren, der sagt, the weather is always a detail, und dass es eigentlich aber doch nichts ändert am Ende. Ja, absolut. Manchmal ist es sogar, so ein Stromausfall kann sogar manchmal Stimmung bringen, und wenn das Wetter schlecht ist, dann tanzen wir halt einfach im Regen. Schön. Wolltest du nicht noch Fischer gucken gehen selber hier in Desert Valley heute Abend? War das ist nicht noch der ist schon durch, oder? Ja, vor allem, genau, vorhin. Hast du verpasst? Habe ich leider nicht, ich war im Interview. Was machst du denn jetzt noch? Jetzt, wo du fertig bist, Feierabend. Vielleicht noch ein Feierabendbier? Guck mal, hier sind so viele nette Leute, vielleicht trinke ich mit denen jetzt noch ein Bier. Können wir die netten Leute noch hören? Ist das möglich hier im Radio? Hört ihr uns draußen? Ja? Sehr schön. Aber lauter. So, genau. So und nicht anders. Geil, ey. Das ist einfach so cool. Das ist für mich immer wie ein Heimspiel. Dabei komme ich nicht aus der Gegend, ja? Naja, schon jetzt so langsam. Also so langsam schon. Ich komme aus Berlin, aber in Berlin ist das nicht... Ist das hier, oder? Ist nicht dasselbe. Also ich fühle mich hier mehr aufgefangen und mehr zu Hause mittlerweile. Das ist schön, dass du das sagst. Du hast jetzt, hast du gesagt, Feierabend, aber nicht insgesamt für dieses Wochenende. Nein. Wo möchtest du heimlich auflegen? Aber ich werde natürlich jetzt, dadurch, dass ich jetzt frage... Naja, also im Wäldchen könnte man vielleicht noch heimlich spielen. Im Wäldchen? Ja. Oh, heißt das so, ne? Ja, ja, aber es wird anders geschrieben, als man jetzt erstmal denkt, ne? Ja. Ja. Da könnte ich auf jeden Fall vielleicht nochmal eine Runde spielen, ich weiß noch nicht. Und falls jemand ausfällt auf der Mainstage, da werde ich mir den lieben Freddy schnappen und dann Ersatz-DJ spielen. Ist das ein offizieller Deal hier oder was? Das ist so halboffiziell. Auf jeden Fall wurde ich gefragt, weil ich ja das ganze Wochenende da bin, ob ich nicht bereit wäre zu spielen, falls es zu dem Fall kommt. Wegen Airport-Struggle. Genau, es gibt ja im Moment sehr viele Flüge, die ausfallen und so. Ach, schön. Ich finde gut, dass du das Mikro hältst und Madeleine, wir hatten ein kurzes Mikro tauschen. Aber ich liebe, wie du mir das immer kurz hinhältst. Bin du aber eigentlich gerade am Reden. Ne, so ein bisschen. Super, weil. Du kannst jetzt auch das Mikro wegnehmen. Also ein bisschen Erfahrung habe ich ja schon irgendwie. Ich könnte auch selber moderieren ein bisschen. Du machst das super. Ich finde, du machst das total souverän hier. Vielen lieben Dank. Ihr hört alle Farben die Show. Ein Applaus vielleicht nochmal ganz kurz für Franz, dass er nach seinem Gig hier rübergekommen Dankeschön. Ist. Dankeschön. Ich danke euch. Schön, dass du das gemacht hast. Ich weiß, das ist sehr special. Du machst ungern die Interviews direkt nach der Bühne. Ja, das stimmt. Aber ihr habt mich gut überredet auf jeden Fall. Wir konnten jetzt die Pause gut überbrücken. Gehen jetzt auf die Bills Factory zurück, denn da ist unser aller Buddy Martin Solveig wieder aus dem Nichts aufgetaucht. Pew. Nachdem er 4 Jahre, keine Ahnung, was er 4 Jahre gemacht hat. Jetzt steht er da. Er muss auch mal Urlaub machen. Der hat ja lange gearbeitet. Sei ihm gegönnt. Wir hören direkt rein und für euch am Radio, hier geht's weiter mit Martin Solveig. Dankeschön. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, eso me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Ya no soy niña, soy tu pico chito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, eso me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Que me mando, me lo quito. Pero que pimpea, te pimpean a ti. Pero es en mi lado, te digan que nací. Pero que pimpea, te pimpean a ti. Pero es en mi lado, te digan que nací. Porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Y tú que te duro te marea. Hasta tu mamá le tararea. Que manda que me tire la mala. Si jara que me tira la buena. Habla bullshit lo que dice facea. Y mi nica pela ola de Corea. Habla bullshit lo que dice facea. Y mi nica pela ola de Corea. Ta-da-da-da-da. So if you're ready to dance and move it, show it to me now. Nah, fuck that. Crowd with you. Ra, are you ready? Ryan, are you ready? Ra. Woo! Woo! Woo! Put your hands up. thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you I know we got real issues.

Brookerville, it feels so good to be with you tonight. And it's so great to be on this stage. I can play a little bit house here. And I'm really glad to do this in Germany because I don't get the occasion to do this. And this is only in Brookerville. Thank you so much. Me and Jax Jones, my friend, we just released a song that's called Lonely Heart. Maybe you've heard it, maybe not. But I'm doing a contest of all crowds singing this song on the first place. Some of you know it, some of you don't. If you don't, it goes, can you hear, can you feel it? Like this. It's very easy to catch. I'm going to film each and every one of you right now, and we're going to win this contest, and then we're all going to go to the Caribbean, because that's what we win when we do that. Are you guys ready? Can you hear? All lights on the crowd. I remember driving at night, London felt a little warmer with you. Now I'm driving through the same city lights, and I've only got the memories of you. Now we're shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Yeah! Tequila und Feuer, Lonely Heart, Martin Solveig. Wild auf Bills Factory und er findet euch awesome. Burgerville is so, is very awesome because of course the people, I mean the people attending the festival are awesome. And they're particularly chilled and positive. Bleibt ihr noch bis ein Uhr dran? Eins live. Go live vom Perukaville. We'll be right back. between love and lust. And I could go anywhere, anywhere is home. Yeah, I could go anywhere, never feel alone. I come back to the places where we found us. Yeah, when I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of what I do. It's not me. When I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of what I do. Shoutout geht raus an Flo. Ihr seid da, wo Flo auch ist heute Abend. 1 Live, Perukaville, die Special Show. Ich bin Jan-Christian Zeller, Madeleine Sabel ist auch mit. Wir haben 7 Stunden hier mit euch Rave gemacht über den ganzen 1 Live. Boah, what a ride, ey. Wie geil war das denn? Ja. Aber so langsam wird es Zeit, dass wir hier die 1 Live Perukaville-Pforten, unser Studio, zuschließen. Yes. Kurz nach 1. Und morgen wieder aufschließen. Genau, morgen geht's nämlich weiter ab 14 Uhr. Hier wird wieder live gesendet und zwar mit Freddy und Benny. Ihr könnt ja, vielleicht wenn ihr morgen vorbeikommt, kommt hier mal rum beim 1 Live Studio. Wir freuen uns über Besuch. Ja, sehr. Wir hatten schon ganz viel Besuch. Besuch und nackte heute. Brüste an der Scheibe. Wir haben mal alles gesehen. Ich bin morgen 18 Uhr wieder hier. Wir machen dann 18 Uhr das Set von Topic, was er jetzt gleich noch nachts hier spielt auf Bits Factory. Und Joel Corey, weil wir das heute noch nicht komplett gesehen haben. Morgen ab 19 Uhr und dann gucken wir mal den Rest des Abends. Ja, ich meine, jetzt habt ihr hier bei uns die ganze Zeit gehört, was hier so abgeht. Aber vielleicht denkt ihr so, ja, wie sieht das denn aus? Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr auch ruhig mal bei 1Live bei Instagram abchecken, was hier so abging. Ja, da, ich würde sagen, da ging auch einiges, oder? Ich habe Pauline mitgenommen auf die Bühne und ich habe gesagt, wir markieren einfach alle. Ja. Also alle, die vor der Bühne stehen. Okay, habt ihr gemacht? Ich weiß, Pauline ist beständig. Ja, dann müsst ihr jetzt mal bei 1Live bei Instagram checken, ob ihr da seid, zufällig. Famous Last Words hat der Chef hier selber und dann bis 1 Uhr bleiben wir drauf, Leute. Hi, this is Martin Solveig and you're listening to my Perukaville set 2022 only on 1Live. We'll be right back. lights, all the lights on you.